niemals dein Bild in tausend Farben und siehst dich als Märchenfee. Träumst vom Prinz, der auf dich wartet, Wunderland der Fantasie. Die Gedanken, sie entfliehen ins Reich der Illusion, wo nur rote Rosen blühen, ja, das Glück, es wartet schon. Deine Träume werden wahr, ist die Liebe einmal da, es fängt ein neues Leben an. Deine Träume werden wahr und die Welt ist wunderbar, wie sie nicht herrlicher sein kann. Du bist jung und willst erleben, was du von der Liebe weißt. Du willst alles dafür geben und du spürst, was Sehnsucht heißt. Doch sie hat noch keinen Namen, ja, das Glück bleibt unerkannt. Doch vielleicht kommt es schon morgen und geht mit dir Hand in Hand. Deine Träume werden wahr, ist die Liebe einmal da, es fängt ein neues Leben an. Deine Träume werden wahr und die Welt ist wunderbar, wie sie nicht herrlicher sein kann. Deine Träume werden wahr, ist die Liebe einmal da. Es fängt ein neues Leben an. Deine Träume werden wahr und die Welt ist wunderbar. Deine Träume.